Juanella, and finally on horseback he gallops back to his homeland. Here's the Finnish Radio Symphony Orchestra. Una letra bastante parecida, cada vez que el sol se va poniendo, los amos se entristecen y los peones se alegran, ¿no? Un poco por el final de la labor, ¿no? De la dura jornada de sol a sol, ¿no? En el campo. Y esto yo creo que es una tonada preciosa en cuanto a la melancolía que tiene esta de Palazuelos de las Cuevas. Sí. Bueno, pues con la misma dureza con la que en Palazuelos hacían los trabajos y con la misma melancolía, en Fresno de la Ribera, otro pueblecito zamorano, nos contaba Román González que, bueno, pues los trabajos empezaban a las 2 de la mañana, que acababan tardísimo, y él, que empezó de rapaz a trabajar en el campo, empezó también de muy jovencito a aprender las tonadas, las canciones que se utilizaban para las diferentes tareas. Y como ya hemos visto, tonadas de segar hierba, de segar mies, de recoger, vamos a decir, de recogerse ya para casa, vamos a escuchar alguna tonada para meter el grano que se utilizaba. Se cogía, digamos, a la vez que se estaba metiendo ya el grano en los almacenes, ¿no? Pues se cantaba esta tonada en Zamora, en Fresno de la Ribera. La tonada del carro. Musik und Poesie und Dichtung und Sprache, das ist eine sehr wichtige Erfahrung, dass ich auf dem Klavier hoffentlich gelernt habe zu singen. Da habe ich von den großen Sängern sehr viel gelernt. Vor allem Pianisten vergessen sehr gern das Atmen. Das Atmen ist Alpha und Omega von der Musik. Die Musik muss atmen, weil es alles vom Gesang kommt. Sonst erstickt die Musik und erstickt der Interpret auch. Ich finde, Lieder sind auch Kammermusik auf dem höchsten Niveau zwischen Sänger oder Sängerin und Pianist. Also da gibt's eine Klavierstimme, die bei einem Schubert- oder Schumann-Lied, ja, ohne das wäre die Gesangsstimme ziemlich arm allein. Und wie das gespielt wird, ist wirklich keine Nebensache. Seit diesem Studium mit Kurt Dag, da habe ich zuerst so Schubert-Lieder gemacht und das war eine große Liebe und das ist auch geblieben. Und man könnte ruhig ein Leben nur mit den Schubert-Liedern verbringen. Herr Schiff, ich stelle mir das vor, Sie waren 14, hatten Erfolg, fühlten sich auch erfolgreich und gut, kommen dann in diese Präpar-Situation und es wird Ihnen praktisch gesagt, naja, vielleicht ein Ton spielen Sie akzeptabel und alles andere ist nicht. Sie fallen also in ein riesiges Loch. Wie hält man das mit 14 aus? Das war ein Loch und es war sehr schwierig und ich habe sehr viel gelitten. In dieser Zeit, ich habe auch sehr viel geweint, aber ich wollte einfach nicht aufgeben. Und ich glaube, das war eine gute Vorbereitung für das Leben, weil das Leben ist nicht immer fair. Also man muss Reserven haben, man muss Disziplin haben. Natürlich, man braucht auch Ermutigung. Und das habe ich von meinem Professor Kodosha bekommen. Und auch manchmal von Professor Kurtag, ja, von dem Professor Radosch nie im Leben. Aber das ist auch ein bisschen vielleicht ungarisch. Also es gibt etwas wie das ungarische Guru-System, ich nenne das. Wissen Sie, was ein Guru ist? Es gibt im ungarischen Musikleben diese Gurus. Und die ganze Musikgesellschaft hängt an jedem Wort, was diese Leute sagen. Wenn diese Leute nicht Amen sagen, dann ist etwas nicht gültig. Und die Welt funktioniert nicht so. Gott sei Dank. Es war eine Musikpersönlichkeit in Ungarn namens Leo Weiner. Er war der Urguru. Also ich erinnere mich an eine wunderbare Geschichte, weil davon versteht man dieses Syndrom. In den 30er Jahren kamen die New Yorker Philharmoniker nach Budapest mit Arturo Toscanini. Und das war wirklich ein Event und alle wollten das hören. Also ganze Budapest wollte in dieses Konzert und vor dem Konzert sieht jemand Leo Weiner in einem Kaffeehaus und er isst einen Wiener Schnitzel. Und dann, also Professor Weiner, also heute ist in New York Philharmonic, spielt mit Toscanini die siebte Beethoven-Symphonie und Sie essen hier ein Wiener Schnitzel. Und dann sagt Weiner, schauen Sie, wenn der Toscanini die Beethoven siebte Symphonie so dirigiert, wie ich das meine, dann warum soll ich hingehen? Ich weiß, wie das Stück geht. Wenn er das anders dirigiert, als wie ich das meine, dann ist es schlecht. Und das ist unglaublich arrogant, finde ich. Und es ist irgendwie geblieben in Ungarn, zu denken, dass es nur gültig ist, was Sie anerkennen oder wenn Sie grünes Licht geben. Also ich habe irgendwie so instinktiv gefühlt, ich muss auch andere Impulse haben. Und dann, mir hat sehr viel geholfen, dass ich in England den George Malcolm kennengelernt habe. Der George Malcolm war ein wunderbarer Cembalist vor allem, aber als Pianist genauso gut und Organist genauso gut oder Dirigent oder Chorleiter. Er war so ein Renaissance-Mensch. Er kam einmal nach Budapest so ein Cembalo-Rezital zu spielen und er spielte alles immer von Noten und er brauchte einen guten Umblätterer. Und ich bin heute noch, also von meinem Klavierspielen kann man sagen, was man will, aber ich bin ein sehr guter Umblätterer. Und er war sehr angetan von meinem Umblättern. Und davon ist eine sehr gute Freundschaft geworden. Und er gab mir nie formell Unterricht, aber ich habe von ihm sehr wichtige neue Impulse bekommen. Vor allem, was Johann Sebastian Bach betrifft, überhaupt Barock- und Renaissance-Musik, auch englische Virginal-Komponisten, also Dinge, die ich in Ungarn überhaupt nie hörte. Das war ein Neuland. Ungarn war ein sehr konservatives Land in der Musikkultur. Es ist bis heute so. Also in der Budapester Hochschule musste man Bach-Präludien in Fugen furchtbar langweilig spielen, mit sehr viel Pedal und alles Legato oder alles Staccato ohne Pedal. Und da war von Artikulation nie die Rede. So, wir wissen inzwischen, dass die Barockmusik weder sempre legato noch sempre non legato ist. Diese Musik ist eine Sprache von variablen Artikulationen. Und davon lebt die Musik von Bach, von allen diesen Komponisten. Aber reden wir vor allem von Bach, weil für mich, das ist ohne Frage der Gipfel, nicht nur von dieser Zeit, sondern von der ganzen westlichen Musik. Überhaupt, wer redet heutzutage noch vom Klavierton? Die Qualität von der Tongebung. Man redet von Pianisten mit brillanten Technik. Da hat mein väterlicher Freund Sándor Weg, der große Geiger und Dirigent, gesagt, viele Leute haben eine sehr gute Mechanik. Aber das ist noch nicht Technik, weil Technik ist eine höhere Kategorie. Mechanik ist, man spielt schnell, man spielt genau, man spielt kräftig und ohne Fehler. Ja? Das ist eine gute Mechanik. Aber eine gute Technik ist, man hat eine edle musikalische Vorstellung von einem Werk und die Verwirklichung dieser Vorstellung, das ist eine Technik, ja? Und das ist eine viel noblere Kategorie. Für mich ist zum Beispiel Alfred Cortot großer französischer Pianist mit einer fantastischen Klaviertechnik. Und viele werden mich jetzt auslachen, weil sie, wie können Sie sowas sagen, er spielt so viele falsche Töne. Aber eben, ich meine, dass er mit einer unglaublichen Klangfantasie spielt. Er produziert Farben auf diesem Sarg, diesem Klavier, das unvorstellbar ist. Und das ist für mich eine große, große Technik. Oder auf dem Klavier so zu singen, als wäre das der schönste Bel Canto, wie er die Prelude von Chopin spielt. Also das meine ich, wenn ich von Klavierton spreche. Aber ich glaube, das wird nicht genug geschätzt heute. Heutzutage sind viele Konzertsäle viel zu groß. Die modernen Flügel sind viel zu kräftig und viel zu hart, weil ein Hauptkriterium ist, dass ein guter Flügel ist, was in einem Konzertsaal mit 3000 Menschen laut klingt und noch lauter in einem Prokofjew-Klavierkonzert als das sehr laut donnernde Orchester. Also das stimmt alles nicht. Ein Orchester kann auch fein spielen. Es ist ein Teufelskreis, weil wir spielen eigentlich in zu großen Sälen an zu metallischen und harten Instrumenten für Menschen, die nicht mehr fein hören, weil die ganze Welt ist so lärmig. Ich glaube sehr fest daran, dass selbst wenn man fortissimo spielt, es muss eine Qualität haben. Man darf nicht unkontrolliert auf dem Klavier schlagen. Also wenn ich unterrichte, dann sage ich, warum schlagen Sie das Klavier? Das schlägt sofort zurück. Es klingt nicht mehr. Man muss immer einen tragenden Ton produzieren und dann man muss sich sehr gut zuhören können. Also wir haben alle zwei Ohren, aber das genügt nicht. Wir müssen den dritten Ohr, diesen imaginären dritten Ohr entwickeln lassen. Das ist so, dass ich spiele, aber ich höre mich von draußen auch. Das ist unerreichbar, aber je näher wir dazu kommen, desto besser. Beethoven ist für mich der komplexeste von den großen Komponisten, so dass er sehr schwer zu charakterisieren ist. Es gibt ja diese sehr heroische Werke von ihm, aber es gibt auch sehr lyrische Werke, wie die Sonate Opus 109 oder Opus 101 oder die Fistulsonate Opus 78. Und es gibt sehr witzige, sehr humoristische Werke. Und dann es gibt so etwas wie die Diabelli-Variationen, die alle Facetten zusammenbringt. Das ist fast unmöglich für einen Interpreten. Also ich bin zum Beispiel von der Natur eher ein Humorist oder ein Lyriker. Ich bin nicht unbedingt von Geburt ein Dramatiker. Aber wenn ich das Es-Dur-Konzert von Beethoven spiele oder die Appassionata, dann muss ich wie ein guter Schauspieler quasi gegen meine Natur. Aber meine Natur muss hier sekundär werden und es zählt nur Beethoven und der Charakter dieses Werkes. Und das muss ich treffen, bei jeder Sonate, bei jedem Klavierkonzert. Und das ist bei anderen Komponisten auch so, aber das ist bei Bach, bei Mozart, bei Bartok ein bisschen einfacher für mich als bei Beethoven. Ilse von Alpenheim, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie gesagt, als ich jung war, da habe ich gedacht, der Beethoven ist mir Schugge. Beethoven ist ein gutes Beispiel, jemand, der wirklich fast taub war. Aber als er immer schlechter hörte, er hörte aber fantastisch mit seinem inneren Ohr. Und diese Krankheit hat es ihm ermöglicht, dass er unerhörte Klänge geschrieben hat. Und das nachzuproduzieren für uns, die diese Erlebnisse nicht haben, was Beethoven gehabt hat, das ist eine sehr große Herausforderung. Und deshalb ist die beethovensche Musik eine sehr komplexe Musik und es verlangt fast mehr als alles andere in der Klaviermusik, finde ich. Darum bin ich relativ spät zu Beethoven gekommen. Offenbar braucht es, um Beethoven zu verstehen, eine bestimmte persönliche Reife. Ja, aber vergessen Sie nicht, als ich bereit war, das zu spielen, da war ich schon über 50. Und ich habe davor schon den Bach und Haydn und Mozart und Schubert und Schumann und Chopin und Bartok und sehr vieles gespielt. Und ich ließ den Beethoven zuletzt bewusst, weil ich noch nicht fertig war. Und dann mit 50 ist etwas passiert. Und das war für mich die wichtigste Entwicklung meines Lebens. Also irgendwie, ich bin mit Beethoven und dank Beethoven Erwachsene geworden. Bis dahin war ich noch ein Jüngling. Lässt sich denn ein Fingersatz festschreiben? Früher dachte ich, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn Sie meine Noten sehen, da ist nichts drin. Ich schreibe nie Fingersätze rein, außer bei sehr extremen Stücken wie das zweite Klavierkonzert von Bartok oder bei den Goldberg-Variationen, wo man immer diese Hände sich kreuzen muss. Und wenn man dort den Fingersatz nicht genau ausarbeitet, dann kommt immer so Karambolagen. Aber sonst nicht. Ich hatte dann diese Aufträge auch für die Henle-Ausgabe, so für das volltemperierte Klavier, die Fingersätze zu machen. Zuerst wollte ich das gar nicht, aber dann habe ich diese Aufgabe akzeptiert und dann habe ich sehr viel nachgedacht und es war klar, dass diese Fingersätze in meinem Gedächtnis ganz fest sitzen. Und darum sagte ich, dass die Finger und die Hände haben auch ihr Gedächtnis. Und wenn man denkt, wie spielt man ein Stück auswendig, das hat damit sehr viel zu tun. Also es gibt ein Gedächtnis der Bewegungen. Das konnte man wahrscheinlich rein physiologisch sehr gut erklären. Man erinnert sich an gewisse Bewegungen, die Finger, die Hände, was ist die Reihenfolge. Es ist auch so, dass in der klassischen Musik ein Fingersatz kann sehr musikalisch sein, muss eigentlich immer musikalisch sein. Es kann die Phrasierung und die Artikulation helfen oder verhindern. Und deshalb muss man darüber Gedanken machen. In meiner Erfahrung ist das so, dass ich mit der Zeit die Fingersätze nicht